wie ich versuchte herauszufinden, ob der Fahrer von Karl-Heinz Rummenigge tatsächlich ein Mafioso ist. Ich möchte mit diesem Buch auch erklären, wie Journalismus funktioniert und warum er für eine Demokratie wichtig ist. Gerade wenn andere Systeme Demokratien unter Druck setzen, muss man von innen heraus stabilisieren. Dazu gehört auch, Medienarbeit transparent zu machen. Ich nehme an, Menschen stellen sich die Arbeit eines Mafia-Journalisten immer hochkonspirativ vor. Dass man sich abgelegen im Wald mit Menschen trifft, um Informationen auszutauschen, an Autobahnraststätten oder in Tiefgaragen. Ehrlich gesagt, passiert das selten. Ich stieg einmal in Kempten für eine Recherche in das Auto eines Kokaindealers und wir fuhren irgendwo hin, wo wir ungestört reden konnten. Mitten ins Grüne, nur Bäume um uns und kein Mensch weit und breit. Ich war noch nie so froh wie in diesem Fall, dass meine Menschenkenntnis mich nicht getrogen hatte und der Dealer mich wieder dorthin brachte, wo er mich abgeholt hatte. Die übrigen Gespräche mit Quellen erfolgten nicht im Wald. Luca im Jahr 2019. Wir saßen in einem Café in einer deutschen Großstadt. Regelmäßig schaute die Bedienung vorbei und wenige Tische weiter tranken Gäste Tee, während hier brisante Informationen auf mich warteten. Ich kannte Luca schon länger und wusste, wie zuverlässig diese Quelle war. Weil Quellenschutz äußerst wichtig ist, gibt es hier keine weiteren Details. Luca soll nicht irgendwelche Nachteile erleiden. Und die waren zu erwarten. Nach einer weit weniger bedeutenden Enthüllung hatte ich nämlich einmal erfahren, dass man meine Quellen gesucht hatte und musste grinsen, denn die Suchenden hatten am völlig falschen Ort angesetzt. Und dieses Thema war nun wirklich brisant. Luca berichtete nämlich, dass in München Ermittlungen stattgefunden hätten, im Umfeld von italienischen Restaurants, und zwar wegen Drogen. Und dabei sei eine Person aufgeschienen und die bewege sich im engen beruflichen Umfeld von Karl-Heinz Rummenigge. Herr Giuseppe Forte, sein Fahrer sei ein hochrangiges Mitglied der 'Ndrangheta. Rummenigge war damals, wie später wieder, Manager des FC Bayern. Oh je, man könnte meinen, als Journalist mache man dann einen Luftsprung vor Freude, aber nein. Die Information kam von einer Topquelle, ja, untadelhaft, authentisch. Ich wusste sicher, wo die Quelle arbeitete. Dennoch war klar, dass es schwer werden würde, zu überprüfen, ob das stimmte. Aus gutem Grund darf ich als Journalist nicht einfach Informationen ungeprüft in die Welt hinausblasen. Die betroffene Person könnte gravierende Folgen erleiden. Wenn dieser Mann rein gar nichts mit der Mafia zu tun hat, wird ihm möglicherweise gekündigt oder er erleidet andere Nachteile. Noch dazu ist es ehrenrührig, jemanden in die Nähe der Mafia zu rücken. Ganz abgesehen davon, was es für den FC Bayern bedeuten würde. Daher sind der sogenannten Verdachtsberichterstattung gesetzlich enge Grenzen gesetzt. Gerade wenn man über mutmaßliche Mafiosi berichtet, macht das die Lage extrem heikel. Es gibt kein offizielles Register in Deutschland, niemanden, der einem rechtssicher bestätigen kann, dass jemand zur Mafia gehört oder nicht. Und selbst wenn Behördeninformationen vorliegen, wird man auf offiziellem Weg nie eine personenbezogene Information bestätigt bekommen. Das geht sogar so weit, dass in Italien nach Polizeioperationen die Namen aller Verhafteten feinsäuberlich aus Pressemitteilungen abgeschrieben und veröffentlicht werden und die deutschen Behörden nicht einmal diese Informationen bestätigen. Es ist also unmöglich, von deutschen Ermittlern offiziell die Bestätigung zu bekommen, dass jemand Mafioso ist, sei es der Fahrer von Rummenigge oder ein Straßenkehrer. Die Mitgliedschaft in der Mafia feststellen können nur Gerichte, und die interessiert diese Frage im Normalfall leider nicht. Noch dazu muss es überhaupt erst zu einem Verfahren kommen. Derzeit steht eine Reihe von Männern mit Nachnamen, die bekannte Clans benennen, in einem Prozess vor dem Landgericht Duisburg. Sie waren im Dezember 2018 verhaftet worden und sind angeklagt, Mitglieder in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Das Urteil gegen sie könnte erst das zweite in der Bundesrepublik sein, das Männer bestraft, weil sie Mafiosi sind. Das erste deutsche Urteil, das überhaupt eine Mafia-Mitgliedschaft beschreibt, stammt aus dem Jahr 2021. Dem Amtsgericht Konstanz gebührt diese zweifelhafte Ehre. Wir bewegen uns im vorliegenden Fall also in einem ganz engen Grenzbereich der Berichterstattung. Medien dürfen, um ihrer Kontrollfunktion nachzukommen, über Verdachtsfälle berichten. Erst recht, wenn ein Interesse der Öffentlichkeit besteht. Ich gehe davon aus, dass dies gegeben ist, wenn ein mutmaßliches 'Ndrangheta-Mitglied direkten Zugang hat zu einem der wichtigsten Männer für den Fußball in Deutschland und Europa, Ja, wenn manche sogar diesen mutmaßlichen Mafioso als Manager oder Bodyguard bezeichnen. Er also auch für die Sicherheit von Rummenigge verantwortlich sein soll. Im Fußball geht es um hunderte Millionen Euro Umsätze. Es sollte nur der sportliche Wettbewerb zählen und keine Beeinflussung von außen bestehen. Mutmaßliche kriminelle Einflüsse passen dazu nicht. Als allererstes versucht man in so einem Fall, etwas Schriftliches in die Hände zu bekommen. Papier ist immer gut, da die deutschen Behörden weniger breit ermitteln zum Thema Mafia und vor allem mit Akten nicht gerade großzügig um sich werfen, habe ich also versucht herauszufinden, ob in Italien etwas Belastendes zu dem Fahrer vorliegt. Oder auch der Beleg, dass es sich bei der Information um eine Fehlinformation handelt. Als Journalist bin ich verpflichtet, nicht einseitig einer These zu folgen, um diese bestätigt zu bekommen, sondern ergebnisoffen zu recherchieren. Ich war also mehrmals in Italien unterwegs und habe mit Staatsanwälten und mit Mafia-Ermittlern gesprochen, die für den Herkunftsort von Forte zuständig sind. Es sei bekannt, sagte ein Ermittler, dass es eine Familie Forte gibt. Über die Einzelperson sagt das aber nichts aus. Schriftliche Unterlagen in dieser Sache waren nicht zu bekommen, eventuell auch, weil der Mann schon länger in Deutschland lebte. Selbstverständlich habe ich auch Luigi gefragt. Er sagte, der Mann komme ihm bekannt vor, sonst konnte auch er leider nichts beitragen. Natürlich habe ich auch in meinem Aktenbestand nach Informationen gesucht. Nichts, was konkret von Nutzen wäre. Der Herkunftsort der Person, Crucoli, wird häufig genannt. Der Clan Pharao ist dort aktiv. Aber auch das heißt nichts für unseren Fahrer. Dass mehrere Mitglieder des Pharao Marincola-Clans dort geboren sind und dass Giuseppe Spagnolo einen Juwelier in Toretta di Crucoli ausgespäht hat, der später überfallen wurde, besagt, dass es dort bis heute mafiöse Umtriebe gibt. Es sagt aber nichts über Herrn Forte aus. Dass es einen anderen Herrn Forte in Norddeutschland gab, gegen den wegen Geldwäsche ermittelt wurde, auch das im Grunde irrelevant. Giuseppe Forte ist vom Staat Italien mit hohen Ehren versehen worden, mit gleich 2 Orden. 16 Jahre nach seinem ersten Verdienstorden wurde er gar zum Commendatore ernannt, in der Rangfolge der italienischen Verdienstorden immerhin im Mittelfeld. Manchmal sieht man die Nadel am Revers seines Anzugs. Über sein Vorleben lässt sich im Internet herausfinden, dass er früher ein ranghoher Polizist gewesen sei, der zu Beginn der 90er sein schwarz-gelbes Herz entdeckt habe. So steht es auf der Seite des Bayern-Konkurrenten Borussia Dortmund. Der Römer sei immer zur Stelle gewesen, als die Borussia in Italien angetreten sei. Der Leiter des Reisebüros, das die Reisen der Mannschaft organisierte, äußerte sich voll des Lobes über ihn. Durch seine engen persönlichen Kontakte, insbesondere zum italienischen Innenministerium, macht er Dinge möglich, die uns sehr helfen. Der nächste Schritt bei der Recherche: analysieren, wie der Verdacht zustande gekommen sein konnte. Vereinfacht gesagt gibt es dafür 3 Möglichkeiten. Aus italienischen Ermittlungen, aus deutschen Ermittlungen und die dritte Möglichkeit, aus Geheimdienstkreisen. Im vorliegenden Fall konnte ich die erste Möglichkeit quasi ausschließen. Bei Ermittlerinnen und Ermittlern vor Ort war die Person nicht aufgefallen. Ein italienischer Staatsanwalt teilte mir mit, dass es sich möglicherweise um eine Verwechslung handle, denn im Rahmen einer Polizeioperation war gegen einen Nicola Forte ermittelt worden und der Mann in der Folge auch festgenommen und später freigesprochen worden. Es war eine verhexte Recherche. Im Heimatort von Forte, einem netten Bergdorf, erzählte mir ein Barista, dass Forte für die Sicherheit von Rummenigge zuständig sei und ein Junge trug ein Bayern-Trikot. Zitat: Leute von hier gehen zu den Spielen nach München. Er lässt sie nichts bezahlen und bringt sie sogar noch in die Umkleiden. Rummenigge sei auch schon nach Crucoli gekommen. In dem Ort findet man eine Reihe von Hinweisen auf Verbindungen nach Deutschland. Ein Mann putzte einen schwarzen Motorroller mit deutschem Kennzeichen. Eine Fußmatte hieß Gäste auf Deutsch herzlich willkommen. Dazu parkten für das kleine Dorf erstaunlich viele Autos mit deutschen Kennzeichen in den Straßen. 2x HA, 2x GI, 1x OF und 1x LB. Die Fahrt brachte also keine verwertbaren Informationen. Den Staatsanwalt, der wegen der Bestätigung der Mafia-Mitgliedschaft angefragt worden war, hatte ich im Sommer 2020 besucht. Ich fand ihn in einem leeren Büro vor, keine Papierstapel auf dem Schreibtisch, ein Häufchen Elend. Er war geplagt von einer Erkältung, ja, es war aber offensichtlich, dass hier etwas anderes außer seiner Gesundheit nicht stimmte. Und dass er nicht zum Arbeiten ins Büro kam. Anscheinend kooperierten manche Ermittler nicht gerne mit ihm, wurde geraunt. Mir tat sich ein großes Fragezeichen auf, denn der Mann hatte bislang als äußerst engagiert gegolten. Was ich damals nicht wusste, gegen Staatsanwalt Vincenzo Luberto war tatsächlich ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Im Dezember 2019 hatte die zuständige Staatsanwaltschaft in Salerno eine Durchsuchung angeordnet. Die Behörde warf ihm vor, bestechlich zu sein und einen befreundeten Ex-Abgeordneten zu schützen. Luberto wurde nach meinem Besuch versetzt. Sowohl in erster Instanz als auch letztinstanzlich wurde er von den Vorwürfen komplett freigesprochen, genauso wie der beschuldigte Politiker. Heute arbeitet Luberto wieder als Staatsanwalt, allerdings nicht in Catanzaro, sondern in Reggio Calabria. Wegen dieser Vorgeschichte und auch weil das Gespräch in seinem Büro nicht sonderlich ergiebig verlaufen war, zögerte ich, ihn erneut zu kontaktieren. Am Ende aber wollte ich von ihm persönlich wissen, ob er Giuseppe Forte verwechselt habe. Ich schrieb ihm eine Nachricht, ob ich ihn anrufen könne. Kaum hatte ich das Telefon zur Seite gelegt, klingelte es schon. Luberto. Ich erklärte ihm mein Anliegen und berichtete über das Ermittlungsverfahren. Zunächst erinnerte er sich nur vage an die Anfrage. Ja, es habe da eine Kontaktaufnahme gegeben, eine jüngere Kollegin, sie habe auch etwas Italienisch gesprochen. Ich versuchte seiner Erinnerung etwas auf die Sprünge zu helfen. Es sei dabei wohl auch um Giuseppe Forte gegangen, den Fahrer von Rummenigge. Ja, natürlich, rief er aus, daran erinnere er sich. Nun kehrten die Erinnerungen zurück. Er sei noch nicht zum Procuratore Adjunto, Stellvertreter des Leiters der Staatsanwaltschaft, befördert gewesen, sagte Luberto. Die Anfrage müsse also 2014, 2015 eingegangen sein. Er meinte, er sei sogar nach Deutschland gereist deswegen. Ich war überrascht, wie aufgeräumt er wirkte, ganz anders als damals in seinem Büro. Ob es sein könne, dass er Nicola Forte, gegen den in einem anderen Verfahren ermittelt wurde, mit Giuseppe Forte verwechselt habe? Ich hielt diese Hypothese nie für realistisch, denn die beiden Figuren unterschieden sich in jeder Hinsicht. Der eine, Nicola Forte, hatte lange Haare und war ein dünner, lustig dreinschauender Schlacks, der sich gerne extravagant kleidete. Der andere, Giuseppe Forte, war bullig, häufig im schwarzen Anzug unterwegs und keinesfalls in schrillen Klamotten. Der eine lebte in Kalabrien und hatte ein neobarockes, kitschiges Schloss gebaut, wo er Gäste empfing. Der andere war Fahrer in München und wohnte gutbürgerlich mit viel Grün drumherum. Gegen Nicola Forte hatte Luberto die Anklage ausgearbeitet und geführt. Den Münchner kannte er nur von dieser Anfrage. »Nein, ich schließe aus, dass ich die beiden verwechselt habe«, sagte Luberto. Nicola Forte trat später und in einem anderen Kontext auf den Plan, nämlich mit dem Ermittlungsverfahren Stiege. Ich müsste aber in meinen Unterlagen nachsehen. In seiner Antwort, weiß ich inzwischen, war damals tatsächlich der richtige Name Giuseppe Forte angegeben. Wir sprachen eine Weile über seine Arbeit. Luberto sagte, er habe schon viele Verfahren geführt. In Deutschland sei es ein Problem, dass, wenn es nur um das Organisationsdelikt gehe, also darum, ob jemand Mitglied einer Mafiazelle sei, aber sonst nicht auffällig, es dann schwer sei, Abhörmaßnahmen zu erreichen. Auch hätte Italien nach den islamistischen Attentaten viel Unterstützung bei der deutschen Polizei verloren. Man hört diese Klage auch von deutscher Seite, dass nämlich die zur Bekämpfung des Terrors nötigen Kräfte bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität abgezwackt worden seien. Dann aber passierte etwas Unerwartetes. Ich erinnere mich, dass jemand sagte, du hast Mist gebaut, du hast eine Verwechslung angestellt. Aber ich erinnere mich nicht weiter und ich bin mir nicht sicher über das, was ich sage, okay? Ich kann Ihnen gerne weitere Namen nennen. Ich habe inzwischen Unterlagen gefunden. Na, machen Sie das gerne, ja. Ich las ihm Namen vor. Die Namen kenne ich quasi alle, ja, an die erinnere ich mich. Dann ging es auch um Luigi Assiolo. Ja, Luigi Assiolo, mit Sicherheit. Ich kam auf Mario Lutini zu sprechen. Das ist aber dann das Ermittlungsverfahren Stiege, sagte Luberto zutreffend. Ich kam erneut auf Forte zu sprechen. Die Tatsache, dass jemand Mitglied der Ndrangheta sein soll, zählt wenig in Deutschland, sagte Luberto. Was blieb am Ende? Ein Mann, der klar strukturiert ist, der Namen und Personen eindeutig Ermittlungsverfahren zuordnen kann, der aber von dem, was ihm passiert war, verunsichert war und sich selbst nicht mehr zu 100% traute. Es wäre sicher hilfreich, mit ihm gemeinsam seine Unterlagen zu sichten, doch das ist nicht möglich. Luberto arbeitet ja jetzt als Staatsanwalt in einem anderen Amt und hat keinen Zugriff mehr darauf. Und die aktuelle italienische faschistische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zieht Staatsanwälten und Richterinnen die Daumenschrauben weiter und weiter an, was Kontakte zur Presse anbelangt. Das Vorhaben war also illusorisch. Mich persönlich freut es, am Telefon zu spüren, dass dieses Anti-Mafia-Engagement bei Luberto weiter da war, trotz all dem, was ihm passiert war. Eine weitere Möglichkeit, wie die Information in die Welt gekommen sein könnte, ist eine, die vor Journalistinnen und Journalisten quasi komplett verschlossen ist. In Bayern hat nämlich auch das Landesamt für Verfassungsschutz den Auftrag, organisierte Kriminalität zu beobachten, und das Amt ist zentraler Ansprechpartner für ausländische Inlandsnachrichtendienste. Mein Eindruck ist, dass die Behörde dabei gute Arbeit leistet. Das muss ich bei aller kritischen Grundhaltung, die ich gegenüber Geheimdiensten hege, zugeben. Das Problem ist hier eher grundsätzlicher Natur. In Deutschland gilt das sogenannte Trennungsgebot aus gutem Grund. Es besagt, dass geheimdienstliche Informationen nicht in polizeiliche Ermittlungen einfließen dürfen. In der Praxis bedeutet das, dass nur sehr wenige Informationen ausgetauscht werden, oft auch nur sozusagen unter der Hand, und selten können diese Informationen dann polizeilich verwertet werden. Ein Geheimdienst hat weit weniger Einschränkungen bei der Arbeit. Die Dienste können Informationen anlasslos sammeln, polizeiliche Ermittlungen müssen dagegen aufgrund eines konkreten Tatverdachts von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden und erfolgen in einem relativ engen gesetzlichen und zeitlichen Korsett. Es ist also gut vorstellbar, dass ein Informant sich über den Fahrer an die Behörde gewandt hat. Das bedeutet aber auch, dass diese Information dann nicht im Besitz der Strafverfolgungsbehörden ist, also dem polizeilichen Bereich zuzurechnen ist, sondern eben eine nachrichtendienstliche Information ist und damit einer ganz anderen Verwertbarkeit unterliegt. Es heißt aber auch, dass es keine gesicherte Information ist. Für das oben erwähnte konkrete Beispiel des Fahrers bedeutet das, sollte er tatsächlich zur 'Ndrangheta gehören, aber keine Straftat begehen, man könnte hier auch schreiben, keine weitere Straftat begehen, denn sich einer kriminellen Organisation anzuschließen ist eine Straftat, sie wird nur sehr selten geahndet, dann würde er nicht Gegenstand von Ermittlungen werden. Ob er also Mitglied der Mafia ist oder nicht, bleibt somit für deutsche Ermittler nicht sonderlich von Belang. Ein Polizist oder eine Polizistin kann nicht einfach hergehen und ermitteln, ob jemand ein Mafioso ist oder nicht. Es braucht einen Anfangsverdacht. Bei Menschen, die sich in solch prominenten Kreisen bewegen, erst recht. Ich möchte mir trotzdem nicht ausmalen, welche Reaktionen ein solches Ansinnen an die entscheidenden Stellen hervorrufen würde. Ich glaube nicht, dass sich die Verhältnisse, die in den vorherigen Kapiteln beschrieben sind, maßgeblich geändert haben. Ein wichtiger Ermittler sagte mir einmal, wenn in Bayern der FC Bayern oder die Partei, also die Christlich-Soziale Union, CSU, von Ermittlungen berührt werde, könne man die Akten gleich schließen. Das mag stimmen oder nicht. Es wäre aber in jedem Fall mehr als überraschend, wenn gerade in Bezug auf den Fahrer, die eventuelle Mitgliedschaft in der Mafia für ausreichend erachtet würde, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen. In Italien wäre die Situation eine andere. Dort ist die Mitgliedschaft in der Mafia eine sehr oft verfolgte Straftat, die zudem mit hohen Strafen versehen ist. In Deutschland dagegen liegt die Maximalstrafe bei 5 Jahren Haft. Mir wurde berichtet, Forte soll Spieler für Fototermine an Restaurants vermittelt haben, gegen Bezahlung. Dies dürfte strafrechtlich auch nicht von Belang sein, maximal ein Fall für die Steuerämter. Es wäre gravierend, wenn ein Mafioso tatsächlich in der direkten Umgebung eines der wichtigsten Männer im deutschen Fußball wäre. Dennoch würde ich diese Information hier nicht veröffentlichen, wenn ich sie nicht auch aus einer zweiten und einer dritten Quelle vernommen hätte, beides Personen, die in Kriminalämtern auf Landes- und Bundesebene arbeiten. Allerdings heißt auch das nicht, dass die Information stimmt, selbst wenn 3 Quellen dasselbe sagen. Ich habe deswegen auch versucht, die Betroffenen zu erreichen. Die Sprecherin von Karl-Heinz Rummenigge leitete meine Anfrage vom 15.02.2024 an einen Hamburger Medienanwalt weiter, der mir einen Tag später die Information zukommen ließ, dass der Fahrer Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München zur Verfügung gestellt werde, bei dem er auch angestellt sei. Weitere Angaben machte er nicht. Der FC Bayern ließ meine vielen Anfragen zu all den Sachverhalten, die ihn hier betreffen, von einer automatischen Eingangsbestätigung abgesehen, unbeantwortet. Es bleibt leider unbefriedigend.